Der Anfang zeigt die Dame beim morgendlichen Jogging im roten Trainingsanzug ein wenig ungelenk, ein wenig füllig. Dame muss gesagt werden, weil Catherine Deneuve nun kaum jemals anders wirken könnte, denn als Dame. Sie joggt also, die Vögel zwitschern und Madame notiert Gedichtzeilen in ein kleines Heftchen. Und das Leben, ach ja. Aber sicher bin ich glücklich. So viel Fallhöhe immerhin darf man in François Ozons Film Das Schmuckstück erwarten, dass sich nämlich dieses Lebenskredo als Illusion erweisen wird. Suzanne Pujol, Gattin eines herrischen Unternehmers, der sie immer wieder betrügt, jedenfalls ist, da hat ihre Tochter wohl recht, genau dies. Ein Schmuckstück. Nach den eher dunklen Filmen Rückkehr ans Meer oder Die Zeit, die bleibt, hat François Ozon mit Das Schmuckstück wieder ein Musical gedreht, in knallbunten Farben, wie Acht Frauen. Ein Emanzipationsmusical. Denn Madame Pujol, ihr Mann, der Chef der Fabrik, hat einen Herzinfarkt, wird halb freiwillig, halb unfreiwillig in der Regenschirmfabrik die Leitung übernehmen. Und warum nicht Sie, Madame Pujol? Sich also vom dekorativen Schmuckstück zur selbstbewussten Frau entwickeln, die angefeindet vom Mann und von der erzkonservativen neoliberalen Tochter ihren Weg geht. Aber wer ist denn hier verdammt nochmal der Chef? Ich. Catherine Deneuve als Gattin, Fabrice Lucchini als cholerischer Ehemann und Gérard Depardieu als kommunistischer Gegenspieler auf der Arbeitnehmerseite und ehemaliger Geliebter von Madame Pujol spielen in Das Schmuckstück. Wunderbar, doch am Ende wirkt Ozons Film nur harmlos. Das Schmuckstück basiert auf einem Boulevard-Theaterstück. Diesen Steigeruch wird diese Emanzipationsgeschichte, die in den 1970er Jahren spielt, nicht los. Gesellschaftspolitischen Biss wird man hier vergeblich suchen. Dafür menschelt es heftig. Das alles ist zweifellos nett anzusehen, vor allem für die Fans von Catherine Deneuve oder die Liebhaber des französischen Filmmusicals. Denn eine Verbeugung vor eben dem ist natürlich Ozons Film zuallererst. Was aber einmal wieder zur alten Billy Wilder-Frage führt, warum, um Gottes Willen, sollten Schauspieler in einem Film auf einmal anfangen zu singen? Tja, warum? Das Schmuckstück von François Ozon, empfehlenswert. Dank Ridley Scotts Film Königreich der Himmel 2005 im Kino hat das Mittelalter mal wieder, muss man nüchtern sagen, mal wieder gute Konjunktur im Kino. Inklusive einiger typischer Genre-Konstanten, wie der Düsternis, klar, sowie dem schwarzen Tod. Die Pest ist allgegenwärtig. Oder natürlich der unheimlichen Frau. Der schwarzen Hexe. Sie wird in Der letzte Tempelritter von Dominic Senna für Tod und Verderben sorgen. Die Hexe. Ihr müsst sie dorthin bringen. Nicolas Cage gibt in Der letzte Tempelritter den desillusionierten Tempelritter AD mit stoischer Miene, der von den Kreuzzügen zurückkehrt und in der Heimat eine angebliche Hexe in ein einsames Kloster bringen soll, wo die letzte Ausgabe eines geheimen Buches verborgen ist, in dem das nicht minder geheime Ritual beschrieben wird mit dem, ja, es geht am Ende ums Ende der Welt. Hexe, hin oder her. Ich sehe keine Hexe in ihr. Am Ende zählt in Der letzte Tempelritter nur noch die Action in vergessenen, düsteren Wäldern, unterlegt mit waberndem Nebel und den üblichen Musikstücken, die im Kino dazu so gespielt werden. Der letzte Tempelritter von Dominic Senna. Enttäuschend.